3, 2, 1, go! Kommunistenkneipe, der Podcast mit Flo von DK. Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe. Heute mit dem Thema richtiger und falscher Antifaschismus. Ist ein Thema, was uns gerade in der Kommunistenkneipe generell beschäftigt. Wir machen gerade Folgen dazu mit verschiedenen Aspekten. Heute haben wir zu Gast eine kommunistische Gruppe aus Gießen, die antifaschistische revolutionäre Aktion Gießen, die ARAG. Und ich begrüße Freddy und David von der ARAG. Hallo, willkommen in der Kommunistenkneipe. Hi. Hallo. Danke für die Einladung. Ja, schön, dass ihr hier seid. Nun könnte man sich fragen, warum beschäftigt sich die Kommunistenkneipe mit einer Gießener kommunistischen Gruppe? Nichts gegen Gießen, aber es gibt schon einen kleinen Zusammenhang. Es ist ja so, dass gerade Gießen, wenn man so guckt, was Antifa-Strukturen gerade so treiben, in aller Munde ist, weil dort sich eine Jugendstruktur der AfD gründet. Dazu komme ich aber gleich noch. Ich glaube, vorweg ist es vielleicht ganz interessant zu erfahren, was ist eigentlich die ARAG, also die antifaschistische revolutionäre Aktion Gießen? Und das erzählt am besten ihr mal. Wer seid ihr? Was macht ihr eigentlich? Genau, vielleicht nur ganz kurz dann vorneweg. Wir haben uns vor 10 Jahren gegründet als revolutionäre antikapitalistische Struktur, haben dann nochmal einen Prozess als Gruppe durchlaufen, sind seit etwa 5 Jahren eben auch dann eine dezidiert kommunistische Gruppe und arbeiten hier eben lokal vor allem zu Frieden, Antimilitarismus, Sozialabbau. Machen aber auch beispielsweise marxistische Bildungsarbeit hier vor Ort. Genau, das ist so ein bisschen unser Arbeits- und Themenfeld als Gruppe. Okay, ja, 10 Jahre ist ja schon eine stolze Zeit. Ich habe es eben schon erwähnt. Bisschen Anlass unseres Treffen, wobei es gibt natürlich mehrere Anlässe, ist ein generelles Thema, ist die besagte Gründung der AfD-Jugend in Gießen. Es gab ja, glaube ich, schon mal eine Jugendstruktur der AfD, die sich dann auflösen musste, aufgelöst hat, irgendwie so ein bisschen beides. Und jetzt ist es ja so, dass am 29. und 30. November diese Gründung geplant ist, also sehr zeitnah. Und wie ich eben schon sagte, da wird viel mobilisiert gerade zu diesen Protesten, häufig so unter dem Label Kampf gegen den Faschismus, und da sind wir auch gleich mitten im Thema. 40.000 Menschen werden erwartet, ist ja für Gießen schon ein ganz schönes Aufgebot. Wir werden darüber auch noch sprechen, also über dieses konkrete Beispiel, das ist ja mein Beispiel, wird aber vielleicht vorweg mal einen kleinen Schritt zurück machen, vielleicht überhaupt mal mit diesem Faschismusbegriff anfangen. Denn ich habe den Eindruck, dass der Faschismusbegriff ja gegenwärtig ziemlich inflationär benutzt wird. Also alles Mögliche ist irgendwie immer irgendwie faschistisch. Gemeint ist damit, so leider auch in der Linken, nicht nur bei Linksliberalen, irgendwie möglichst böse, habe ich mal so den Eindruck, oder irgendwie rechts, so richtig definiert wird es meistens nicht. Und das führt natürlich zu einer Menge Unklarheit, sehe ich jedenfalls so. Vielleicht könnt ihr mal erklären, von welchem Faschismusbegriff geht ihr eigentlich aus? Wie definiert sich für euch Faschismus? Genau, es wird jetzt niemanden überraschen, dass wir da auch eher eine marxistische Analyse zur Grundlage haben. Und diesen Idealismus, den du auch gerade vorgestellt hast, der in bürgerlichen Theorieschulen sehr, sehr präsent ist, also das beispielsweise nur auf eine einzige Ideologie zu verringern, dass das nicht die Grundlage von unserer Analyse ist, sondern dass wir uns in der Traditionslinie sehen, die ihr an der Kommunistenkneipe ja auch schon ganz häufig aufgemacht habt. Also beispielsweise Haro hatte ja am Anfang des Jahres da eine Folge gemacht zum kleinen Büchertisch zum Faschismus aus dem Papirossa Verlag, oder du jetzt auch mit Fabian Lehr erst wieder eine Folge. Genau, und wir sehen den Faschismus als eine spezifische Form der bürgerlichen Herrschaft in der Krise, so wie ihr das ja auch schon häufig beschrieben habt. Und für uns ist es eben keine zufällige Entgleisung von einem kapitalistischen Normalzustand, sondern hat direkt mit einem Krisenverhältnis im Kapitalismus zu tun. Unter normalen, stabilen Bedingungen ist es ja so, dass die Klassenherrschaft des Kapitals relativ gut durch die parlamentarischen Kräfte, durch die demokratische Vermittlung gesichert werden kann. Und das bricht eben in der Krise zusammen und macht dann Platz für neue Formen der bürgerlichen Herrschaft. Und ja, das kann der Faschismus sein. Kühnle und Opitz, auf die wir uns auch beziehen, beschreiben ja Faschismus als eine spezifische Krisenlösung des Monopolkapitals und machen da auch zentrale Funktionen auf, beispielsweise die Zerschlagung der Arbeiterbewegung und der revolutionären Kräfte oder die Sicherung der Klassenherrschaft oder auch einen Versuch, die Massen wieder zu reintegrieren und die Verhältnisse wieder zu stabilisieren, einmal doch auf ideologischen Wege. Und allgemein gibt es ja da in der marxistischen Analyse so grundlegend drei Phasen, die aufgemacht werden, hinter die wir uns auch stellen. Also beispielsweise die Phase der Ideologiebildung, die meistens so startet, dass die bürgerliche Ideologie so langsam Risse bekommt und sich neue reaktionäre Ideologieformen herausbilden können, die meistens dann auch eine scheinrevolutionäre Rhetorik haben und dadurch versuchen, ihren reaktionären Kern zu tarnen. Also das beste Beispiel ist eigentlich die NSDAP aus dem historisch-deutschen Faschismus, die sich ja selber als nationalsozialistische deutsche Arbeiter bezeichnet hat, obwohl sie weder sozialistisch noch eine Arbeiterpartei war. Und diese Ideologie kann verschiedene Ausprägungen haben über unterschiedliche Faschismen hinweg. Für den deutschen Faschismus war ja beispielsweise der Antisemitismus sehr prägend. Es war aber nicht bei allen historischen Faschismen so. Was sie aber alle gemeinsam haben, ist auf jeden Fall ihr Antikommunismus, ihr Antimarxismus und auf jeden Fall die Sündenbock-Ideologien. Also wie gesagt, im deutschen Fall der Antisemitismus, aber das kann auch der Rassismus zum Beispiel sein. Ja, wenn sich das Ganze dann sammelt, kommt es zu einer zweiten Phase, dem Faschismus als Bewegung, der historisch vor allem von einem verunsicherten Kleinbürgertum getragen wurde. Und das war vor allem eine Massenbewegung, die ja in den, also wenn wir jetzt den deutschen Faschismus als Beispiel nehmen, vor allem so in den 20er Jahren sich herauskristallisiert hat und vor allem gegen die Arbeiterbewegung agierte. Clara Zetkin hatte sie auch mal als militärisch disziplinierte Konterrevolution bezeichnet. Und ich glaube, das ist sehr zutreffend, gerade wenn man sich so die paramilitärischen Vereinigungen anschaut, die zu der Zeit entstanden sind. Beispielsweise die SA oder die SS in Deutschland oder die Schwarzhemden in Italien. Dann trifft diese Aussage sehr, sehr gut zu. Ja, und wenn wir jetzt beim deutschen Beispiel bleiben, dann ist aus diesem Faschismus als Bewegung, braucht es einen gewissen Katalysator, einen qualitativen Sprung dann hin zum Faschismus an der Macht, was dann so die dritte Phase war. Und dieser qualitative Sprung wurde halt vor allem durch ein Krisenverhältnis ausgelöst. Und das war im deutschen Fall dann eben die Weltwirtschaftskrise 1929 gewesen. Also wir erinnern uns, dass dieses Krisenverhältnis ja versucht wurde zu lösen, indem die Präsidialkabinette eine Politik der Austerität versucht haben zu forcieren, Kürzungen am Sozialstaat vorgenommen haben, eine Deflationspolitik gefahren sind. Das alles ist aber gescheitert und hat ja Platz gemacht für eine neue Lösungsstrategie und die ist dann eben im vierten Präsidialkabinett durchgesetzt worden unter Hitler. Und mit dem Faschismus dann umgesetzt wurde. Und dieses neue antizyklische Wirtschaftskonzept, das vor allem halt Investitionen in die Rüstung vorgesehen hat, das dann versucht hat, den Kriegskeynesianismus umzusetzen und eben darauf basierte, dass man dann in Erwartung auf Expansion dann neue Expansionspotenziale sowohl nach innen als auch nach außen durchsetzen wollte. Also nach innen vor allem halt durch die Zerschlagung der Arbeiterbewegung, womit natürlich auch einherging, dass große Errungenschaften der Arbeiterbewegung wie ein Streikrecht, wie ein 8-Stunden-Tag und so weiter, dass diese Maßnahmen ausgesetzt wurden, um nach innen eben dem Kapital bessere Möglichkeiten zu geben und nach außen halt, wie gesagt, durch Expansionspotenziale, durch eine imperialistische Aggression, die dann schlussendlich halt durch einen Kriegskeynesianismus umgesetzt wurden. Dieser qualitative Sprung, dieser Faschismus an der Macht, der ging dann, wie gesagt, halt auch mit einem staatlich organisierten Terror einher. Und das war dann tatsächlich die offene Diktatur des Monopolkapitals. Genau, für uns ist also, wenn wir das nochmal ganz kurz zusammenfassen, Faschismus die offene Herrschaftsform in der Krise des Kapitals. Es ist eine Ordnung, die mit terroristischen Mitteln versucht zu stabilisieren, was gerade in die Brüche geriet. Und damit ist es eben keine andere Gesellschaftsform, sondern eigentlich die radikalste und brutalste Form der kapitalistischen Klassenherrschaft. Ja, genau, vor allem eine Form bürgerlicher Herrschaft, die bürgerliche Demokratie auch eine ist. Das ist ja auch nochmal richtig festzuhalten. Okay, du hast das ganz gut erklärt. Was wir ja gegenwärtig erleben, ist, dass die AfD auch in vielen Antifa-Strukturen häufig mit der Schablone auch des historischen deutschen Faschismus ja jedenfalls in Teilen gleichgesetzt wird. Und da würde mich jetzt darauf folgend auf diese Definition reduzieren. Also ich habe schon eine Idee, in welche Richtung ihr gleich argumentiert, aber ist die AfD denn eurer Meinung nach jetzt eine faschistische Partei oder in Teilen eine faschistische Partei? Wie schätzt ihr das ein, wenn wir jetzt gerade die Definition gehört haben? Genau, also wenn wir das gerade anwenden, ne, beispielsweise den Bewegungscharakter, den ich ja gerade versucht habe, so ein bisschen zu beschreiben, der den deutschen Faschismus, aber auch den italienischen Faschismus geprägt hat, da sehen wir, dass es zwar immer wieder Versuche gibt von der AfD, Proteste in den letzten Jahren zu kapern, also beispielsweise Pegida oder die Corona-Proteste oder auch die Bauernaufstände. Und das ist denen auch teilweise sehr gut gelungen. Also teilweise konnte die AfD ja wirklich gut darin Fuß fassen und auch Leute aus diesen Protesten rekrutieren. Aber wenn man sich ihr eigenes Mobilisierungspotenzial anschaut, dann ist das sehr gering. Da haben selbst beispielsweise die Freien Sachsen in Ostdeutschland größere Erfolge auf irgendwelchen sächsischen Marktplätzen, als es jetzt die AfD zurzeit kann. Genau, und deswegen sehen wir die AfD eigentlich eher als eine Parlamentspartei, als tatsächlich eine faschistische Massenbewegung. Und das stimmt auch, wenn man sich beispielsweise ein weiteres Merkmal des historischen Faschismus oder der historischen faschistischen Bewegungen anschaut, nämlich die paramilitärischen Bewegungen oder Massenorganisationen, wie beispielsweise die SA oder die SS, die ja historisch vor allem für den Straßenkampf gegen Linke, gegen Gewerkschafter, gegen Arbeiterorganisationen in Stellung gebracht wurden. Und jetzt mag man zwar argumentieren, okay, es gibt rechtsextreme Netzwerke, zum Beispiel die sogenannte Identitäre Bewegung oder die Reichsbürger, die ja auch versucht worden, immer wieder vom deutschen Staat hops genommen zu werden. Aber das sind alles keine einheitlichen Kampforganisationen, sondern sehr, sehr lose, teilweise dann auch konkurrierende Zusammenschlüsse, die keine wirkliche strategische Rolle bei einer Machtübertragung oder bei einer faschistischen Machtübertragung spielen könnten und gerade im politischen Betrieb eher Randphänomene sind. Wenn man sich so auf die Ebene der Ideologie begibt und danach schaut, ob es da vielleicht Überschneidungen gibt, sieht man auf jeden Fall, dass gerade Teile oder Flügel der AfD immer wieder faschistische Elemente aufgreifen. Also zum Beispiel der Antikommunismus ist auf jeden Fall in der Partei sehr präsent. Oder auch die genannten Sündenbock-Ideologien lassen sich immer wieder finden. Also zum Beispiel halt der Rassismus, der in der Partei omnipräsent ist. Gerade wenn man sich ein Thema wie Remigration anschaut, das ja in den letzten Jahren auch sehr häufig thematisiert wurde, dann sehen wir da auf jeden Fall Schnittmengen zu einem historischen Faschismus. Die AfD ist aber keine einheitliche Partei. Es gibt da viele Strömungen, vor allem zwei größere, die wir ausmachen können. Und die hat in ihren 12 Jahren, die es die AfD mittlerweile gibt, auch eine ziemlich große Wandlung hingelegt. Also gerade in der Frühphase, so um 2013 herum, unter Lucke oder Figuren wie Hans-Olaf Henkel, war die AfD ja viel eher eine offen neoliberale Interessenvertretung, die sich aus wirtschaftsliberalen Kreisen rekrutiert hat, die so ein bisschen in den Nachwehen von der Eurokrise entstanden ist. Aber diese neoliberale Interessenvertretung hat sich natürlich seitdem auch stark gewandelt. Und gegenwärtig ist die AfD vor allem durch ziemlich starke innerparteiliche Widersprüche, gerade wenn es um das Thema Geopolitik oder Außenpolitik geht, geprägt. Da haben wir zum einen das Umfeld von Alice Weidel, das hier eher auf transatlantische Strukturen setzt, das auch in den letzten Monaten vor allem versucht hat, außenpolitisch eher kompatibel mit dem liberalen Block zu werden. Also mit den Parteien jetzt im Bundestag beispielsweise Grüne, SPD und CDU oder Union. Und die deswegen halt auch versuchen oder die damit versuchen, ja, mittelfristig dann auch regierungsfähig zu werden. Das hat man in den letzten Monaten vor allem auch bei Beispielen gesehen, wie Besuch in Washington, Treffen mit JD Vance, die dort vorgenommen wurden, oder jetzt die Einladung von irgendwelchen MAGA-Vertretern, zum Beispiel dem Social-Media-Sprecher von Donald Trump, dem Alex Brusewitz, glaube ich, hieß der, Ja. der jetzt auch erst wieder in Berlin hofiert wurde. Ja, und auf der anderen Seite haben wir dann einen Flügel, der eher von den ostdeutschen Landesverbänden getragen wird, so um Björn Höcke, die eine eher antitransatlantische Linie fahren, die NATO-Führerschaft ablehnen und ja, vor allem auf eine multipolare Weltordnung setzen. Jetzt auch wieder ganz aktuelles Beispiel, der Besuch in Russland, der jetzt auch parteiintern auch massiv kritisiert wurde von genau diesem anderen Flügel um Alice Weidel herum. Und gerade jeder Flügel, zumindest ist das so unsere Auffassung, wird vor allem von Teilen des exportorientierten Mittelstandes unterstützt. Also genau jenen Teilen des Kapitals, die unter der geopolitischen Neuausrichtung des westlichen Blocks besonders leiden, die darunter leiden, dass halt dieses Wirtschaftsmodell Deutschland, das halt jahrelang jetzt auf geringen Energiekosten, auf großen Absatzmärkten in China, auf geringen Lohnkosten und einer Liberalisierungsstrategie nach der Agenda 2010 genau davon profitiert haben, dass man eben so tolle Beziehungen zu Russland und China hatte, dass die unter dieser geopolitischen Neuausrichtung leiden und halt hoffen, dass es da wieder eine Wiederannäherung gibt. Ja, und dieser Widerspruch, das wollte ich eigentlich damit aufmachen, zeigt schlussendlich, dass es eben keine geschlossene Partei ist, keine geschlossene faschistische Partei, sondern dass es da eher einen Doppelcharakter gibt. Einmal einen Flügel, der eher versucht, die Integration in den Machtblock zu schaffen und wiederum halt desintegrierte Wähler wieder aufzufangen und so ein bisschen eine Auffanglinie eben in zweiter Reihe zu sein. Und den anderen Flügel, der durchaus das Potenzial hat, zu einer faschistischen Massenbewegung zu werden, wenn es eben, ja, wenn es zu einer weiteren gesellschaftlichen Zuspitzung schlussendlich kommt. Ja, da hätte ich jetzt auch nochmal nachgehakt, also was ihr über Ostdeutschland beschreibt oder über diesen Konflikt innerhalb der AfD, da gibt es ja schon eher, also den ostdeutschen Landesverbänden, den Versuch, auch auf der Straße zu mobilisieren, auch wenn es auch ihnen schlechter gelingt als jetzt irgendwelchen rechten Kleingruppen, das stimmt schon. Und ich habe mich gefragt, was natürlich so Massen, naja, Massenterror oder Massenorganisation angeht, da wäre ja auch die Frage, was heißt das heute? Gelingt es der AfD nicht schon auch im digitalen Raum? Natürlich ist das nicht alles schon ganz gut unter den heutigen Bedingungen, da auch Mobilisierung zu organisieren. Aber insgesamt ist es sicher so, ne, dass ein Konflikt zu erkennen ist. Man sieht es ja auch gerade die Tage ganz konkret, vor allem Thema Außenpolitik. Es gab ja gerade auch diese Russland-Debatte, wo, glaube ich, Schupalla und Weidel offensichtlich irgendwie für andere Positionen stehen. Aber das führt auch ein bisschen zur nächsten Frage, weil ich den Eindruck habe, dass es auch so ein Doppelsprech gibt, je nachdem, wenn man fragt in der AfD, ich frage die jetzt nicht persönlich, aber wer mit wem man so zu tun hat oder was man so mitbekommt. Einerseits schon so ein sich schick machen für die CDU, so, und andererseits eine erstmal scheinbar klare Opposition. Wo wir schon beim Thema CDU sind oder Bundesregierung, man könnte ja eigentlich schon den Eindruck haben, dass also sowohl die Ampelkoalition als auch jetzt Schwarz-Rot eigentlich ziemlich viele zentrale Forderungen der AfD der letzten Jahre oder der AfD vor 5 Jahren schon erfüllt hat. Also das Programm läuft eigentlich schon. Und vor der letzten Bundestagswahl gab es ja dieses große Aufräumen des liberalen Blocks, also SPD, Grüne, leider auch linkere Kräfte, gemeinsam gegen den Faschismus, also ich mache gerade Anführungszeichen. Also teilweise habe ich mich gefragt, wo sind denn eigentlich die Unterschiede in der praktischen Politik zwischen AfD und dem liberalen Block? Deswegen die Frage, wenn die AfD jetzt noch keine faschistische Partei ist, welche Funktion hat die AfD eigentlich und wie bestimmt sich eigentlich ihr Verhältnis zum liberalen Parteienblock? Da vermischt sich ja eigentlich in der Praxis doch auch einiges. Das würde mich mal interessieren, wie ihr das einordnet. Genau, da haben wir also eine ganz ähnliche Position zu deiner. Also wir sehen die AfD da auch Teil eines größeren Prozesses, der jetzt nicht nur die AfD einnimmt oder nicht durch die AfD unbedingt ausgelöst wurde, sondern der auch vom liberalen Parteienblock getragen wird. Und diesen Prozess nennen wir in Anlehnung auf Kühnel einen Prozess der Faschisierung. Und was wir damit meinen ist, dass der bürgerliche Staat ja meistens zwischen zwei oder grundlegend zwischen zwei Idealtypen sich hin und her bewegt, hin und her pendelt. Einmal dem einer liberalen Demokratie auf der einen Seite und dem eines offenen Faschismus auf der anderen Seite. Und je nachdem, ob gerade liberale Rechte oder bürgerlich-demokratische Strukturen aufgebaut werden, würde man vielleicht eher von der Demokratisierung sprechen, oder eben abgebaut werden, das ist dann dieser Prozess der Faschisierung, genau, pendelt eben der bürgerliche Staat zwischen diesen beiden Polen hin und her. Wenn wir uns jetzt beispielsweise die nordischen Demokratien anschaut, dann gehen die in ihrer Verfasstheit gerade eher in Richtung liberale Demokratie. Wenn man sich dann einen Staat wie die Türkei anschaut, da sieht man da schon sehr viel größere Faschisierungstendenzen. Ne? Und genau in diesem Transformationsprozess befindet sich die BRD gerade auch. Und die AfD ist definitiv Teil davon, dieses Prozesses der Faschisierung, aber eben auch der liberale Parteienblock. Und die AfD und dieser Block spielen eine doppelte Rolle so ein bisschen zwischeneinander. Also zum einen ist die AfD für den liberalen Parteienblock ein super Druckmittel nach rechts und ein ideologischer Motor für diese autoritäre Verschiebung. Können ganz offen Positionen aussprechen, die im liberalen Parteiblock noch verpönt sind, also sei es jetzt irgendwelche Repressionen oder auch teilweise rassistische Aussagen zur Flüchtlingspolitik oder auch die Einschränkung von demokratischen Rechten. Und der liberale Parteiblock kann das erstmal verpönen, aber dann schlussendlich halt immer noch umsetzen, ne? Und das alles dann implementieren. Und zum anderen, ich meinte ja doppelte Rolle, ist die AfD aber auch in einem Konkurrenzverhältnis zu den liberalen Parteien. Gerade wenn es halt um Themen der Geopolitik oder der ökonomischen Ausrichtung geht. Also das habe ich ja gerade versucht, so ein bisschen zu skizzieren, anhand dieses zweiten Flügels, der eher auf eine Wiederannäherung an Russland und China zielt. Und dann natürlich in einem krassen Widerspruch zu dem liberalen Parteienblock steht. Ja, und dieser Parteienblock selber ist aber nicht frei von Faschisierungstendenzen. Also gerade Beispiele aus den letzten Jahren, sei es jetzt die größte deutsche Aufrüstungsoffensive seit dem Zweiten Weltkrieg oder der autoritäre Staatsumbau, den wir ja beispielsweise bei Gesetzesverschärfungen, wie jetzt im BND-Gesetz sehen oder bei dem Abbau von demokratischen Rechten, ne, dann sehen wir, dass das nicht Politikmaßnahmen sind, die mit einer Machtübertragung an die AfD einhergegangen sind oder einer Regierungsbeteiligung mit der AfD, sondern das sind Politikmaßnahmen, die unter einer Ampel gestartet sind und jetzt unter einer schwarz-roten Koalition weitergeführt werden. Und die zeigen, dass die Faschisierung eigentlich schon längst im Gange ist. Und gerade wenn man sich dann auch ein anderes Beispiel anschaut, wie jetzt Ende September, als ein CDU-Politiker, ich glaube Kiesewetter war es, gefordert hat, dass der Spannungsfall ausgerufen wird, der schlussendlich ja dann den Weg zu einem Verteidigungsfall ebnen könnte. Und ich will die beiden jetzt nicht gleichsetzen, da gibt es nochmal qualitative Unterschiede. Aber auch allein schon der Spannungsfall geht halt mit massiven Einschränkungen von Freiheitsrechten einher. Dann ist das, wie gesagt, kein AfD-Politiker, der das fordert, sondern das sind Maßnahmen, die von den Regierungsparteien, von der CDU in dem Fall, gefordert werden. Die herrschende Klasse hat ihre Zeitung, ihre Sender, ihre Kanäle. Und was bleibt uns? Unsere Stimme. Genau deshalb machen wir die Kommunistenkneipe. Ein Podcast für unsere Perspektive, in dem wir über unsere Kämpfe berichten. Aber klar ist auch, eine Kneipe alleine reicht nicht. Wir müssen lauter werden. Das schaffen wir nur, wenn ihr uns unterstützt. Liked unsere Folgen, teilt sie und helft mit einer Spende. Die Infos stehen in der Infobox. Ja, also für uns ist die AfD ein Produkt und zugleich eben auch ein Treiber von den gegenwärtigen Prozessen von dieser Faschisierung. Und eigentlich eine Partei, die sich jede herrschende Klasse wünschen würde, wenn es um bestimmte Politikmaßnahmen geht, sei es irgendwie Migration oder eben den autoritären Staatsumbau, dann freut das natürlich jede herrschende Klasse, wenn man so eine Partei hat, die Sachen fordern kann, die man dann später schön selber umsetzen darf. Okay, gut, vielleicht kommen wir mal zu den praktischen Teil oder gegenwärtigen praktischen Beispiel. Das war jetzt eine ganz gute Einordnung dessen, was die AfD ist und auch dessen, was Faschismus ist, teilweise auch eine Abgrenzung dazu. Ich sagte ja eingangs schon, dass jetzt gerade in Gießen bei euch offensichtlich dann wahrscheinlich 40.000 Demonstranten gegen die Gründung dieser neuen AfD-Jugend erwartet werden. Da würde mich mal interessieren, welchen Zweck verfolgen eigentlich diese Anti-AfD-Demonstrationen? Sind das antifaschistische Proteste aus eurer Sicht oder was sind das für Demos oder was ist das für eine Demo oder für Aktionen, die vielleicht noch geplant sind? Ja, also wir denken, zuerst einmal muss man da unterscheiden zwischen den subjektiven Beweggründen, warum Leute hingehen, und den objektiven Zielen, die mit diesen Anti-AfD-Demonstrationen verfolgt werden. Vielleicht gar nicht so sehr von den lokalen Veranstaltern vor Ort, sondern eher so, warum der liberale Parteienblock und auch die Medien des liberalen Parteienblocks so sehr diese Proteste unterstützen und forcieren. Und das muss man, glaube ich, im Kontext sehen, dieses eben aufgemachten Gegensatzes zwischen dem liberalen Parteienblock und der AfD. Wir haben ja eben schon gesagt, ne, also das stimmt ja auch alles, dass eben erstmal eine große Einigkeit besteht im Sozialabbau, in autoritärem Staatsumbau, in der Aufrüstung. Wir sehen aber eben eine Differenz in Bezug auf das Stehen zu westlichen Bündnisstrukturen wie der NATO oder der EU und dem Kriegskurs gegen Russland. Und der liberale Parteienblock sieht natürlich, dass die AfD gespalten ist erstmal in der Frage, also es gibt eben den Beidelflügel auch, aber eben auch den Ostflügel. Und im Gesamten ist die AfD eben als Partei, die in sich nicht homogen ist, aktuell eben noch nicht ganz auf westlicher Linie. Und man versucht eben dann über verschiedene Mittel Druck auszuüben auf die Partei, den Ostflügel zu schwächen und den Westflügel zu stärken, mit dem Ziel am Ende eine Regierungsfähigkeit hinzubekommen. Und da darf man dann auch eben diese Anti-AfD-Demonstrationen nicht isoliert betrachten, sondern sie sind in einen größeren Rahmen eingeordnet. Das geht ja über das parlamentarische Mittel, was eben immer wieder diskutiert wird, das AfD-Verbot in Gang zu bringen, was dann natürlich am Ende übers Gericht laufen würde. Es gibt die direkten Repressionen von Seiten der Exekutive, wo eben die Innenministerin damals noch unter der Ampelregierung versucht hat, das Kompaktmagazin zu verbieten. Es werden ja immer wieder auch so Reichsbürgerprozesse wie diese Gruppe um Prinz Reuß eben sehr in die Medien nach vorne gebracht, obwohl es da ja eigentlich um ein paar irgendwie sehr alte Leute geht, die jetzt nicht wirklich großartig in der Lage gewesen wären, diesen Staat zu stürzen. Und so. Er wollte König werden. Genau, ja. Und so geht es dann darum, mit diesen Demonstrationen auf der Straße eben nochmal weiter Druck auszuüben auf die AfD-Führung, dass sich eben innerhalb der AfD das Kräfteverhältnis so weit jetzt langsam schieben kann, dass der Westflügel Oberhand bekommt über den östlichen Flügel innerhalb der AfD. Das Ganze hat ja durchaus schon bereits gewisse Erfolge gehabt. Also wir sehen ja jetzt auch gerade jetzt vor kurzem wieder diese Debatten hochkommen in der AfD. Wie sollte man sich zu Russland stellen? Wie sollte man sich zur NATO stellen? Jetzt hat sich ja der verteidigungspolitische Sprecher dann auch vor kurzem der AfD-Fraktion irgendwie aus der Bresche gewagt und hat dann irgendwie von Volksverrat gesprochen, der dann irgendwie nicht mehr weit entfernt läge bei einigen Teilen seiner Partei. Also für den Kontext, er ist Ex-Offizier und war tätig in NATO-Arbeitsgruppen. Und ja, auch zwischen Weidel und Chrupalla ist ja der Streit dann nochmal offener zutage getreten, nachdem Chrupalla eben bei Lanz saß und da die Russlandreise verteidigt hat, eben von den Abgeordneten der AfD-Fraktion. Also es ist hoch umstritten. Und wir haben die Analyse, dass eben dieser ganze Medienapparat, der an den liberalen Parteienblock der mit dem liberalen Parteienblock verbunden ist und die liberalen Parteien vor allem deswegen diese Anti-AfD-Demonstrationen unterstützen, um eben Druck auszuüben. Das Vorbild ist in gewisser Weise Giorgia Meloni aus Italien, die ja eben auch aus so einer sogar postfaschistischen Partei hervorgegangen ist, hat sich ja noch offen auf Mussolini bezogen. Da gab es ja auch dann im Vorhinein große Ängste, ob sie noch so außenpolitisch auf Linie sein wird, ob sie sich in die EU noch integrieren wird. Und da sind ja eigentlich dann alle Ängste überwunden worden. Also Giorgia Meloni hat ja gezeigt, wie man so eine rechtspopulistische, faschistoide Kraft irgendwie dann doch sehr gut integrieren kann, die dann eben eine sehr repressive neoliberale Innenpolitik betreibt, bei gleichzeitig totaler Einordnung in NATO, in EU und damit eben auch Militärhilfen für die Ukraine und den Kriegskurs gegen Russland. Das ist so ein bisschen das Ziel, und da muss man sich natürlich als Antifaschist schon fragen, ist das eine strategische Zielstellung, die man teilen sollte? Also haben wir ein Interesse daran, dass die AfD regierungsfähig gemacht wird? Und das könnte man vielleicht, auch wenn wir sicherlich noch mal tiefer in die Thematik später eingehen werden, schon mal vorläufig mit Nein beantworten. Okay, also das ist Melonisierung, die du beschreibst, ist ja auch dieser Begriff, ne? Ja. Also ich dachte gerade, wäre noch mal interessant zu gucken, ob es irgendwie auch zu einer Spaltung kommt im AfD-Lager, dann müssen wir nochmal neu reden, ob das analysieren, was das jetzt bedeutet. Aber sicherlich, ne, da müsste man dann überlegen, wenn es zu einer Spaltung kommt, so eine Westintegration würde sicherlich im Osten nicht ohne Reibungsverluste klappen. Und ich glaube, der Kampf ist auch noch nicht ausgemacht in der AfD. Ne? Ja. Okay. Ja, du hast das ja so ein bisschen beschrieben. Diese Proteste sind ja mit Sicherheit, das ist ja auch ein Konflikt innerhalb des herrschenden Blocks, ne? Also da kämpfen ja auch möglicherweise neue und alte Eliten miteinander. Da geht es ja auch um konkrete Funde, Ministerposten und so weiter. Aber auch eine objektive Funktion. Die Proteste, die wir da jetzt in Gießen wahrscheinlich zu erwarten haben, die sind ja wahrscheinlich schon dann von den Herrschenden eingehegt. Und du hast auch beschrieben, dass da Leute subjektiv mit einem ehrlichen antifaschistischen Anliegen oder zumindest mit irgendwie einem ehrlichen humanistischen Anliegen oder sowas irgendwie auf die Straße geht. Die Frage ist, kann man diese Leute nicht eigentlich für tatsächlich einen antifaschistischen Kampf auf Grundlage einer vernünftigen Faschismusanalyse gewinnen? Da ist ja die Frage, geht ihr da eigentlich trotzdem hin zu diesen Protesten, versucht ihr aufzuklären? Man könnte ja sagen, wir machen da irgendwie einen Blog, wir verteilen da unser Zeug, machen da irgendwie eine Veranstaltung. Macht ihr das oder sagt ihr, nee, da ist irgendwie nichts zu holen, da gehen wir unter und da werden wir nur so ein Feigenblatt? Das ist ja häufig die Frage bei solchen Sachen. Ja, genau. Also die durchschnittliche Person, die dorthin geht zu der Demonstration, wird sich ja erstmal nicht denken, wir wollen die AfD regierungsfähig machen und jetzt machen wir Druck, dass der Westflügel sich durchsetzt, sondern da sind natürlich sicherlich andere Beweggründe dahinter und sicherlich auch viele Leute, die erstmal ein grundsätzlich ehrliches antifaschistisches Anliegen verfolgen. Wir gehen trotzdem nicht zu diesen Demonstrationen. Das wäre ja jetzt eher so eine taktische Frage. Also die Ziele der Demonstration, die der liberale Parteienblock verfolgt, sind nicht unsere. Wir wollen nicht, dass die AfD regierungsfähig gemacht wird, dass der liberale Parteienblock eben noch einen großen Bündnispartner dazu gewinnt. Und die Frage ist ja so ein bisschen, wie sehr kann man dort unter den Demonstranten Leute gewinnen für eine antifaschistische Sache und vielleicht dann tatsächlich die Sachen nochmal weiter lenken in einen antifaschistischen Kampf, der auch etwas zielgerichteter ist als diese vom liberalen Parteienblock organisierten Massendemonstrationen. Und wir glauben, da muss man sich erstmal ein bisschen anschauen, wer tatsächlich zumindest dominant auf diesen Demos vertreten ist, auf diesen großen Anti-AfD-Demonstrationen. Gerade am Anfang waren es natürlich immens viele Personen, aber wie es bei so Bewegungen ist wie Fridays for Future, ist ja irgendwann so diese ganz große Massenmobilisierung vorbei und dann bleibt irgendwie der harte Kern noch bestehen. Mhm. Und die Leute, die eben noch weiterhin zu diesen Anti-AfD-Demonstrationen gehen, sind halt erst einmal die Kernwählerschaft des liberalen Parteienblocks. Also die am überzeugtesten sind von der Politik, von Grünen bis CDU, oft ein großstädtisches akademisches Milieu. Und die eben vor allem, und das ist der entscheidende Punkt, das politische System der Bundesrepublik für edel und verteidigenswert halten. Auf den Demonstrationen und auch auf den Forderungen, die gestellt wird, schwingt ein ganz großes Vertrauen in den Staat mit. Also während ja früher eigentlich eine der Kernaussagen der antifaschistischen Bewegung war, wer gegen Faschisten kämpft, kann sich auf den Staat nicht verlassen, haben wir eigentlich hier gerade eine Umkehrung dessen, die wir dort beobachten können, dass der Staat als vermeintlich antifaschistischer Akteur adressiert wird. Also beispielsweise mit der Forderung nach einem AfD-Verbot, mit der Forderung nach der Stärkung des Verfassungsschutzes, also der Stärkung des Inlandsgeheimdienstes, eine Verstärkung der Rechte der Polizei oder auch die Wiedereinführung der Berufsverbote, die ja in der Vergangenheit immer und in erster Linie gegen Linke eingesetzt wurden. Also alle diese autoritären Maßnahmen, die damals Linke und Antifaschisten immer kritisiert haben, weil man halt eben wusste, dass man sich auf diesen Staat nicht verlassen darf im antifaschistischen Kampf, wird hier ein wenig umgekehrt und eine Autoritarisierung des Staates wird gefordert und diese ganze wird noch als antifaschistisch geframed. Das sehen wir erstmal als ein grundlegendes Problem bei der Überzeugung der Personen dort eben auf diesen Demonstrationen. Andererseits, und ich glaube, dass dann die andere Seite der Medaille, haben wir eben viele Leute, die von der Politik der liberalen Parteien zu Recht enttäuscht sind. Also die Politik des liberalen Parteienblocks erzeugt Wut in vielen Teilen der Bevölkerung. Das drückt sich dann oft darin aus, dass einfach die Leute nicht mehr wählen gehen, sich nicht mehr beteiligen und einfach nur Hass auf das Establishment haben. Es drückt sich aber auch darin aus, und ich glaube, das gehört zur Wahrheit dazu, dass eben gerade unter den ärmsten Einkommensgruppen viel AfD gewählt wird. Wenn wir uns die Statistiken aus der letzten Bundestagswahl anschauen, dann haben wir eben AfD-Wähler in der ärmsten Einkommensgruppe bei 39%. Ne? Das ist eine doppelte Überrepräsentation dieser Teile der Bevölkerung im Vergleich zu 20% in der Gesamtbevölkerung. Wir sehen hier also, dass so eine berechtigte Wut über die liberalen Parteien sich aktuell über die AfD nach rechts kanalisiert und dabei die AfD als Alternative wahrgenommen wird. Aber mit der Wahl der AfD schwingt ja auch schon bereits eine gewisse Staatsskepsis und eine Kritik am politischen System und der Politik des liberalen Parteienblocks mit. Und das Problem ist natürlich dann auch aus einer taktischen Perspektive betrachtet, wenn eine Linke, die wirklich auch das gesamte System wirksam bekämpfen möchte, also das gesamte kapitalistische bürgerliche System, dann aber mit den Parteien des liberalen Parteienblocks gegen die AfD gemeinsam demonstriert, dann wird diese Linke notwendig von diesen Teilen der Bevölkerung erst einmal als so ein linker Flügel vom liberalen Parteienblock wahrgenommen werden. Man kann nicht glaubhaft als antisystemische Kraft auftreten und gleichzeitig mit den Personen auf der Straße demonstrieren, die gerade große Teile der Bevölkerung verärgern. Wir sehen das Problem aktuell vor allem bei der Linkspartei und ihrem Anpassungskurs im Rahmen der Brandmauer. Also versucht ja eben sehr stark von der CDU anerkannt zu werden, endlich als Teil der demokratischen Parteien anerkannt zu werden und versucht ja immer und immer wieder durch besondere Unterordnung unter die anderen liberalen Parteien zu beweisen, wie staatstragend und wie loyal sie doch dem System der Bundesrepublik gegenübersteht. Es geht über die Ermöglichung der Wahl von Friedrich Merz, über die Zustimmung zu den Kriegskrediten und so weiter und ist dann immer und immer wieder enttäuscht, wenn sie dann trotzdem nicht in die entsprechenden Gremien reingewählt wird und die CDU ihr diese Anerkennung verweigert. Aber gerade wenn man eben die berechtigte Wut der Menschen in eine richtige Richtung lenken möchte, wenn man das Ganze in eine fortschrittliche Bahn lenken möchte, dann darf man eben nicht sich mit denen gemeinsame Sache machen, die aktuell ganz viele Teile der Bevölkerung verärgern. Also eine glaubwürdige linke Kraft müsste sowohl den liberalen Parteienblock ganz scharf kritisieren dafür, was eben seine Politik anrichtet, aber eben auch die AfD natürlich ganz eindeutig entlarven als ein Teil dieses Systems, der genauso eine schlechte Politik, wenn nicht noch eine deutlich schlechtere Politik für diese Teile der Bevölkerung machen, die aktuell ihre Hoffnung in der AfD suchen. Man kann die AfD aber nur als Systempartei entlarven, wenn man auch die anderen liberalen Parteien kritisiert. Man kann nicht mit den liberalen Parteien gemeinsam Sache machen, gemeinsam demonstrieren und dann sagen, aber die AfD ist eine Systempartei, das ist ja irgendwie keine glaubwürdige Strategie, sondern man muss beide Fraktionen oder beide Teilaspekte eben dieses politischen Systems beidermaßen bekämpfen. Und so kann man dann eben auch diese Leute erreichen, die aktuell zu Recht eine große Wut auf die Politik des liberalen Parteienblocks haben. Ja, ich fand auch den Hinweis darauf, dass man zum linken Flügel des bürgerlichen Antifaschismus werden kann, ganz gut. Auch der Hinweis auf die Linkspartei, vielleicht für diejenigen, die sich, auch die Kollegen, die sich immer fragen, kann man nicht taktisch dahin orientieren, irgendwie ganz guter Hinweis. Kann man darüber diskutieren, natürlich. Ich hätte jetzt normalerweise gefragt, dass er ja, also, oder wäre darauf abgezielt, dass er ja den bürgerlichen Antifaschismus stark kritisiert und ob der bürgerliche Antifaschismus nicht immer noch besser wäre als gar kein Antifaschismus. Aber ich finde, aus den Ausführungen ist eigentlich jetzt schon deutlich geworden, es geht ja nicht darum, gar keinen Antifaschismus zu betreiben, sondern eben richtigen. Insofern müssen wir das, glaube ich, jetzt nicht mehr vertiefen. Mich würde dann eher die Rolle der kommunistischen oder roten oder irgendwie sozialistischen Gruppen bei diesen Protesten, und das ist ja nur ein Beispiel, es gibt ja andere Gruppen auch immer mal wieder andere Aktionen, wo sich die gleichen Fragen stellen, das würde mich nochmal interessieren. Es ist schon so, ich habe ein bisschen geschaut auch, dass es durchaus revolutionäre und kommunistische Gruppen gibt, die mobilisieren nach Gießen. Also auch hier in Hamburg habe ich es gesehen. Ich habe das Gefühl, sogar die meisten. So, da werden Busse organisiert und das ist so ein zentrales Datum gerade. Da wir ja auch ein kommunistischer Podcast sind, würde mich das auch nochmal interessieren. Die teilen ja vieles von dem, was ihr gerade ausgeführt habt. Es ist nicht so, dass sie das nicht wissen oder nicht bürgerlichen Antifaschismus kritisieren. Manche mehr, manche weniger. Aber was ist eure Kritik an diesen Strategien, dorthin zu mobilisieren und den Strategien, wie sie bei denen stattfinden? Genau, also wie du ja schon gesagt hast, ich glaube erstmal die grundsätzliche Einschätzung dieser Demonstration ist ja schon eine ähnliche. Das ist ja dann eher eine taktische Abwägung, ob man sagt, okay, wir gehen trotzdem hin und versuchen dort die Leute zu überzeugen von einem revolutionären Antifaschismus und dass eben eine gewisse Kritik am Staat und eine Skepsis gegenüber diesem bürgerlichen Staat ganz essentiell ist, um wirksam antifaschistisch arbeiten zu können. Wir haben da einfach eine etwas andere Einschätzung, aber vielleicht erstmal vorweg gesagt, sind wir natürlich solidarisch mit den Gruppen, die dorthin mobilisieren und wünschen denen natürlich allen Erfolg dort, eben bei dem, weil sie am Ende natürlich ähnliche Ziele verfolgen wie wir. Wir denken nur, dass man diese Ziele anders besser verfolgen kann und genau, vielleicht nochmal, also so ein bisschen ist es ja auch schon mitgeschwungen, was unsere Kritik an dieser Taktik ist. Vielleicht zuerst einmal, was ja schon am Anfang angeklungen ist, man hilft halt im Zweifelsfall einfach dabei, die AfD außenpolitisch auf Linie zu bringen. Also das Ziel, was mit diesen Demonstrationen von Seiten des liberalen Parteienblocks verfolgt wird, ist einfach potenziell sehr gefährlich. Eine CDU-AfD-Regierung, ich glaube, da haben wir alle nichts mehr zu lachen darunter. Es wäre sicherlich nicht irgendwie der Start irgendwie eines neuen Faschismus an der Macht, aber es wäre sicherlich eine starke Verschärfung der aktuellen Verhältnisse, die sich ja bereits auch zusammen mit der SPD immens gerade aktuell am Verschärfen sind. Wir denken auch, dass die revolutionären Organisationen einfach aktuell eher schwach aufgestellt sind in ihrer Gesamtheit. Das heißt, wir haben natürlich nicht unbegrenzte Kapazitäten und man muss natürlich auch ein bisschen gucken, okay, wo kann man am besten taktieren, wo sollte man vielleicht am besten gerade seine Kräfte einsetzen. Das können wir vielleicht auch später nochmal an anderer Stelle etwas vertiefen. Aber gerade in so einer Situation der Schwäche kann man natürlich schlecht irgendwie mit einem sehr gut organisierten liberalen Parteienblock irgendwie taktieren. Also man hat diesem ja gar nichts anzubieten. Man kann ja nicht sagen, okay, wir gehen auf diese Demonstration und dann erzielen wir gewisse taktische Zugeständnisse dort und können irgendwie den Gesamtausdruck stark verändern. sondern das Einzige, was einem dann eben bleibt, ist das vor Ort aufklären und natürlich, soweit es halt einem möglich ist, aber aus einer Situation der Schwäche heraus, würden wir sagen, ist es nicht so effizient möglich, wie es sein sollte, dort eben dann einen revolutionären Ausdruck in begrenztem Maße auf die Straße zu bringen. Wir halten auch die Kernwählerschaft, die dort eben vor allem vertreten ist, des liberalen Parteienblocks, für schwierig überzeugbar. Das geht ja einher mit dieser Staatstreue. Da gibt's ja, also gab es ja auch schon Folgen bei euch in der Kommunistenkneipe zum Begriff des hilflosen Antifaschismus, der von Wolfgang Fritz Haug geprägt wurde, wo es ja genau darum geht, also wenn Antifaschismus die Analyse fehlt, dann kann er so eingesetzt werden oder instrumentalisiert werden von Seiten der Herrschenden, dass am Ende Faschistoides damit reproduziert wird. Also dieser ganz bekannte Satz, wo Antifaschismus zur Phrase wird, perpetuiert er Faschistisches, der auch von Genossen von uns immer ganz, ganz oft und gerne angeführt wird, der ist da, glaube ich, ganz wichtig. Wenn hier plötzlich der Staat als vermeintlich antifaschistischer Akteur adressiert wird und der autoritäre Staatsumbau noch einen antifaschistischen Anstrich bekommt, dann ist das ein riesiges Problem. Und wir glauben nicht, dass der Antifaschismus oder der revolutionäre Antifaschismus den Schulterschluss mit diesem gefährlichen, staatstragenden, fast schon neoliberalen Antifaschismus suchen sollte. Da denken wir, braucht es eine klare Abgrenzung auch, um überhaupt wieder revolutionären Antifaschismus auf die Straße bringen zu können. Und genau, das wären am Ende unsere Punkte. Wir helfen dabei, am Ende der AfD, die AfD außenpolitisch auf Linie zu bringen. Kein Ziel, was man verfolgen sollte. Wir sind als revolutionäre Bewegung total schwach. Wir haben also nichts wirklich in die Waagschale zu werfen, um irgendwie mit dem liberalen Parteienblock taktieren zu können. Und auch die Kernwählerschaft des liberalen Parteienblocks und deren hilfloser, man muss eigentlich fast schon sagen, gefährlicher Antifaschismus ist auch nichts, mit dem man irgendwie den Schulterschluss suchen sollte. Das wäre so unsere Analyse, warum wir als revolutionäre Gruppe nicht uns an diesen Protesten beteiligen. Aber wir wünschen natürlich, wie gesagt, allen Gruppen, die dorthin mobilisieren, allen revolutionären Gruppen natürlich allen Erfolg dort. Ne? Das sollte natürlich dazu gesagt werden. Okay. Ja, also das verstehe ich auch so, dass man tatsächlich sich die Bedingungen konkret auch anguckt vor Ort und vielleicht auch einen Unterschied machen muss. Dafür gerade, wenn die ARAG in Gießen jetzt 500 Mitglieder hätte, ganz viele seid ihr, glaube ich, nicht, dann wäre es möglicherweise ein bisschen weniger. Ja, dann könnte man, also einmal guckt man sich wahrscheinlich an, wie ist eigentlich das, wer kommt da eigentlich zu diesen Demonstrationen, ne? Also welches sozioökonomische Milieu auch, ne? Kann man da seinen Standpunkt vertreten, wie ist eigentlich so unsere Manpower, also so habe ich das Argument jetzt verstanden. Genau. Es gibt eben auch Rahmen und Kontexte, die es einem unmöglich machen, revolutionär zu agitieren, und dann hat es eher eine integrative Funktion. Aber so habe ich es, also geht es so in diese Richtung, diese Argumentation? Ja. Ja. Und ich finde gut, du hast eben nochmal darauf hingewiesen, dass das ist ja auch damit verbunden, dass die Bündnispartner, die vermeintlich, die man dort antritt, ja eben diese Kräfte sind, die sehr viel dazu beitragen, dass faschistische Kräfte oder erstmal Kräfte wie die AfD deutlich stärker werden. Vielleicht auch nochmal der Hinweis, das Esther Bejarano-Zitat gebracht. Wer gegen Faschisten kämpft, kann sich auf diesen Staat nicht verlassen. Das ist, glaube ich, in diesem Podcast nochmal wiederholt. Und wo wir beim Thema Berufsverbote sind, die ja gerade auch wieder aktuell werden, die hat die SPD ja maßgeblich mitgefühlt. Das ist auch der Hinweis. Ja. Kann man sagen, das ist lange her oder so. Aber ich erkenne jetzt gerade nicht, dass da jetzt gerade eine andere Position zu entwickeln wird. Nee, eher im Gegenteil. Wird ja wieder jetzt zunehmend forciert. Es wird wahrscheinlich noch antifaschistisch angestrichen, dass ja dann darum gehen soll, irgendwie genau. Die bösen AfD genau. Da irgendwie aus den Staats Stellen rauszuhalten, aber am Ende richtet sich es natürlich auch jetzt schon wieder direkt gegen Linke, ne? Also das muss man sagen. Genau wie diese ganzen neuen Majestätsbeleidigungsparagraphen, also die Grünen sehr forcieren, also Politikerbeleidigung ist ja irgendwie unter Strafe gestellt worden. Ja. Auch das ist reaktionärer Staatsumbau, der natürlich uns treffen wird. Und auch hier in Hessen ja schon neue Meldestellen, die eingestellt werden von den Grünen, beispielsweise Hessen gegen Hetze oder so. Es gehört ja alles mit dazu. Ja, da finde ich es manchmal ein bisschen lustig, dass dann die großen Stasi-Debatten mal losgehen, die kommunistischen. Ne, das ist schon ein bisschen witzig. Na gut. Aber gut, das führt ein bisschen vom Thema ab, da wir uns in diesem Podcast ja auch immer die Frage, was tun, stellen. Also Praxis ist uns wichtig. Stellt sich natürlich die Frage, ja, was wäre denn jetzt eine antifaschistische Praxis, die tatsächlich den Rechtsruck effektiv bekämpfen kann? Also was wäre eine richtige Maßgabe im Sinne von Theoriebildung, aber sicher auch praktischen Aktionen. Was ist da so eure Vorstellung? Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, also oder ein bisschen müßig zu sagen, okay, Antifaschismus muss so und so und so sein. Und dann muss man natürlich immer ein bisschen gucken, wie man dann da hinkommt. Das ist natürlich immer vielleicht auch ein bisschen zwei verschiedene Ebenen, aber man kann natürlich schon mal festhalten, ein Antifaschismus, der wirklich das System wirksam bekämpft und auch Faschismus wirksam etwas entgegenstellen kann, der darf eben Faschismus nicht nur als irgendwie moralisch verwerflich oder sowas begreifen, sondern man muss eben auch dann ein bisschen tiefer reingehen und die strukturelle Einheit von Liberalismus und Faschismus eben begreifen, um Faschismus auch effektiv bekämpfen zu können. Das bedeutet zudem eben dann auch, dass man die AfD als Systempartei entlarvt, aber eben natürlich dabei auch gleichzeitig den liberalen Parteienblock bekämpfen muss. Also auch ne, dieser unversöhnliche Gegensatz zu beiden Polen, liberalen Parteienblock und der AfD, der ganz klar aufgemacht werden muss, weil es am Ende hier um ähnliche Politik geht, die am Ende hier betrieben wird von beiden. Und ein Antifaschismus, der versucht, die Bevölkerung hinter sich zu vereinen, auch ausgehend von Interessen, nicht von Moral, muss dann notwendig auch ökonomische Fragen ins Zentrum stellen. Das ist dann die Miete, Gesundheit, Lohn, aber auch im weitesten Sinne Militarisierung und Aufrüstung, die ja natürlich, wenn jetzt beispielsweise Milliarden in die Bundeswehr gepumpt werden, zu Sozialkürzungen und Einschränkungen in den Arbeitsrechten führen werden. Das heißt, um es vielleicht nochmal so ganz grob runterzubrechen auf drei Punkte. Also Antifaschismus muss antikapitalistisch sein, er muss antiimperialistisch sein und klassenorientiert. Und er darf eben dann keine moralischen Appelle an den bürgerlichen Staat richten, sondern er muss eben die Menschen von unten gegen diesen Staat organisieren und zwar basierend auf ihren objektiven ökonomischen Interessen, nicht auf Basis einer bestimmten Moral und oder sonst irgendwas. Das ist natürlich auch wichtig, ne? Es ist natürlich klar, also die Politik der AfD ist ja ohne Frage moralisch verwerflich, aber das ist kein Mittel, was trägt für eine massenhafte Mobilisierung, wo auch wirklich ein richtiger Kampf gegen den Faschismus und die Faschisierung organisiert werden kann, sondern der muss ausgehen von den objektiven ökonomischen Interessen der Mehrheit dieser Gesellschaft, der Arbeiterklasse. Und was ist so eure Einschätzung, wie steht es momentan so insgesamt in der BRD um die antifaschistische Bewegung? Das, was du gesagt hast, hat das Chance darauf, demnächst hegemonial zu werden, also stärker zu werden? Und seht ihr vielleicht sogar irgendwo schon Ansätze für die antifaschistische Bewegung, um jetzt wirklich auch wieder handlungsfähig zu werden? Denn das ist ja tatsächlich nötig. Ja, es ist natürlich schwierig, ne? Vielleicht erstmal zum Stand generell, der jetzt vielleicht nicht so erfreulich ist. Also die antifaschistische Bewegung ist aktuell einfach noch isoliert in großstädtischen und akademischen Kreisen. Oft wird auch die Arbeit selbst irgendwie unbewusst an liberalen Diskursen ausgerichtet und irgendwie die sickern dann so rein in die antifaschistische Arbeit, dass man die Demokratie verteidigt, ohne irgendwie den Klassencharakter dieses bürgerlichen Staates zu hinterfragen. Und damit wirkt eben, wenn wir wirklich mal jetzt diesen Begriff breit fassen und nicht nur auf irgendwie revolutionäre antifaschistische Gruppen beschränken, die antifaschistische Bewegung irgendwie als so der linke Flügel des liberalen Parteienblocks. Also ne, Linke oder Antifaschisten wirken dann irgendwie für breite Teile der Bevölkerung eben nicht als Alternative, sondern eher als moralisierende und Abgehobene, die dann mit erhobenem Zeigefinger sagen, ihr seid aber alle ganz böse und moralisch verdorben. Mit der ganz großen Gefahr, die man eigentlich nicht oft genug betonen kann, ne? Eben, dass hier autoritärer Staatsumbau und neoliberale Politik noch einen schönen progressiv antifaschistischen Anstrich bekommen. Wir sehen aber natürlich auch Ansätze, wo man dran arbeiten kann, wo man vielleicht ansetzen kann. Also zum einen ist es natürlich erfreulich, dass in Deutschland aktuell wieder immer mehr rote Gruppen überall hervorsprießen. Es hat auf jeden Fall zahlenmäßig stark zugenommen. Das muss man erstmal positiv einordnen. Und im weiteren Sinne ist natürlich auch so ein bisschen das, wohin wir wollen, auch Teil der Problemlösung. Also wenn wir einen eigenständigen Pol, also die revolutionären Antifaschisten, die verbleiben und auch die roten Gruppen, wenn wir einen eigenständigen Pol gegen alle Fraktionen des Kapitals aufbauen und sowohl gegen liberalen Parteienblock als auch gegen die AfD agitieren und dabei die soziale Frage ins Zentrum rücken, also ökonomische Fragen, die Fragen von den Interessen der Mehrheit der Gesellschaft und Antifaschismus eben nicht mehr als moralisches, sondern als ein materielles Projekt begreifen, dann können wir auf dieser Politik auch natürlich wieder ein gewisses Momentum gewinnen. Wenn wir die Leute organisieren, die in diesem Staat einfach das Nachsehen haben, das ist die Mehrheit in diesem Staat, wenn wir die Leute organisieren, die bereits staatskritisch sind, die Politik der liberalen Parteien verachten und das in die richtige Bahn lenken, indem wir zeigen, dass die AfD auch eine weitere Systempartei ist und wir aber diejenigen sind, die dieses System am glaubhaftesten bekämpfen, dann ist das auch ein ganz, ganz wirksamer Kampf gegen die AfD, wenn wir eben gegen den Krieg und die soziale und für die soziale Frage kämpfen. Das macht dann eben auch im Zweifelsfall die antifaschistische Bewegung wieder stärker. Und am Ende geht es uns natürlich auch darum, in unserer eigenen Praxis. Wir versuchen das umzusetzen. Wir gehen mit vielen anderen Genossen hier aus Gießen immer auf die 1. Mai-Demonstration, versuchen dort einen revolutionären Ausdruck eben zu setzen, was uns in den letzten Jahren zunehmend immer und immer stärker gelingt. Wir arbeiten in den ärmeren Vierteln Gießens, versuchen eben dort die Leute zu organisieren, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Wir beteiligen uns an der Palästina-Solidarität bei antimilitaristischen, Antikriegsdemonstrationen. Haben damals, als die Inflation war, auch Kundgebungen gegen diese massiven Preissteigerungen, auch im Kontext mit der Kriegspolitik organisiert. Das heißt also, wir versuchen so ein bisschen an den objektiven ökonomischen Interessen anzusetzen, darauf basierend die Leute eben für unsere Sache zu gewinnen und sowohl eben den liberalen Parteienblock als auch die AfD als eben Parteien zu entlarven, die nicht im Interesse der Mehrheit der Bevölkerung Politik machen. Und was natürlich auch ein bisschen dazugehört, was der Sache ein bisschen Schwung oder Bewegung verleihen könnte, ist, wir nehmen ja jetzt hier auch explizit nicht teil. Also wir hätten ja auch einfach sagen können, okay, wir gehen nicht zu dieser Anti-AfD-Demonstration und reden jetzt aber nicht groß darüber oder sowas, sondern das ist ja auch ein bisschen ein demonstratives Nicht-Teilnehmen, um eine Diskussion anzuregen, auch innerhalb von anderen roten revolutionären Gruppen und Strukturen. Wir machen zum Beispiel jetzt auch hier in Gießen vor Ort zusammen mit anderen Genossen von der Kommunistischen Partei, der Deutschen Kommunistischen Partei, aber auch so kulturellen Gruppen wie Kunstklasse und auch dem SDS eine gemeinsame Bildungsveranstaltung, die über mehrere Veranstaltungen geht. Roter Herbst heißt das. Und da wird eben auch nochmal darüber diskutiert werden, was ein Antifaschismus braucht, um Faschismus wirklich effektiv bekämpfen zu können. Und diese Folge ist natürlich auch Teil dieses Diskussionsprozesses, den wir anstoßen wollen. Wir haben auch bei uns selbst gemerkt, also wir haben oft einfach wir sind auf die Anti-AfD-Demonstrationen und Kundgebungen gegangen, wie aus so einem Reflex heraus, weil irgendwie immer klar war, okay, da ist eine antifaschistische Demonstration, da geht man automatisch hin. Und haben aber das dann zunehmend hinterfragt, weil eben aus diesen Antifa-Demonstrationen in den letzten Jahren einfach, während es früher wirklich auch oppositionelle und gegen den Staat gerichtete Demonstrationen waren, wurden das zunehmend immer so sehr staatstragende Massendemonstrationen, die einfach wirklich ihren Charakter auch fundamental verändert haben. Und da sind wir dann selbst einmal in die interne Debatte gegangen und haben halt überlegt, okay, lohnt sich das tatsächlich noch weiterhin, das einfach zu machen, weil man es immer so gemacht hat? Oder sind unsere Kräfte vielleicht nicht viel besser aufgehoben, wenn wir hier konkret vor Ort Arbeit machen zu der sozialen Frage, zur Kriegsfrage? Und anhand dieser dann quasi nebenbei auch die AfD als Systempartei entlarven? Und ist das nicht vielleicht die viel effizientere Arbeit, wenn wir die Leute an ihren Interessen organisieren, nicht irgendwie auf jede Kundgebung quasi der AfD hinterherlaufen, sondern versuchen, hier vor Ort reale Gegenmacht aufzubauen? Und die Leute, die unzufrieden sind, die sich eben oft aber leider nach rechts politisieren, weil sie einfach keine linke systemkritische Alternative sehen, weil die Linkspartei natürlich auch alles dafür macht, als systemstabilisierend wahrgenommen zu werden, diese Leute zu versuchen, von unseren Inhalten zu überzeugen, dass wir ihre Interessen objektiv besser vertreten, als es eben AfD oder liberaler Parteienblock tun. Und genau, das wäre vielleicht so unser großer Vorschlag. Also wir wollen zum einen in die Diskussion gehen und sehen auch bei uns aus unserer eigenen Praxis heraus, dass eben diese Fokussierung auf die soziale Frage und die Kriegsfrage eigentlich das ist, was unsere Arbeit zumindest gerade aktuell sehr, sehr gut tut. Mhm. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass diese Folge auch kontroverse Diskussionen hervorruft, aber das wollte ja auch in die Diskussion gehen mit anderen Marxisten oder auch anderen linken Kräften. Dazu habe ich gehört, gibt es konkret in Gießen die Möglichkeit, aber möglicherweise ja auch nochmal hier in der Kommunistenkneipe. An der Stelle möchte ich mich aber erstmal für euren Besuch hier bedanken. Danke Freddy, danke David, dass ihr da wart heute. Gerne, danke für die Einladung. Ja, vielen Dank. Gerne.